الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles so gebet Allah dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit dann auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, ich möchte mich und euch dazu auffordern, Allah azza wa jalla gegenüber vorsichtig zu sein, uns vor ihm in Acht zu nehmen, dass wir uns Allah azza wa jalla, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala's Anordnungen nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern das ernst nehmen, was wir hören. Auch wenn das, was wir hören, wir schon mehrmals gehört haben. Aber es soll eine Erinnerung sein und eine Stütze sein für die gläubigen Menschen. Denn vielleicht erreicht das Herz die Ermahnung nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal oder beim dritten Mal. Allah hat gesagt, erinnere, denn die Erinnerung hilft den gläubigen Menschen. Und wir möchten uns heute über ein Thema unterhalten, das zu den unumstrittenen Bestandteilen der Religion gehört. Es geht darum, dass jeder von uns eine gewisse Verantwortung von Allah Azza wa Jal bekommen hat. Jeder von uns ist verantwortlich erst einmal für sich selbst und zweitens für manche Menschen um ihn herum, sei es der Vater gegenüber seiner Frau und seinen Kindern oder sei es das Kind gegenüber seinen Eltern. Jeder von uns geht irgendeine Beziehung ein. Und wenn es jemand ist, der keine Familie hat, er hat eine Verantwortung gegenüber denjenigen Menschen, die um ihn herum leben. Und deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, pass auf, dass du ein gutes Vorbild bist und die Menschen zum Guten einlädst, damit du am Tag der Auferstehung nicht plötzlich schlechte Taten in deiner Waagschale vorfindest, die du selbst niemals begangen hast, aber auf die du andere Menschen leider Gottes hingewiesen hast. Umgekehrt finden manche Menschen am Tag der Auferstehung gute Taten in ihren Waagschalen vor, obwohl sie diese guten Taten niemals begangen haben. Aber es waren andere, die sie begangen haben, und du warst die Ursache dafür. Eine Angelegenheit, die wir konkret ansprechen möchten in dieser Predigt, ist es, was man zu Hause in seinen vier Wänden begeht. Wenn du zu Hause, lieber Bruder, wenn du zu Hause, liebe Mutter, dem edlen Koran al-Karim zuhörst oder ihn stundenlang zitierst und psalmodierst, dann werden auch deine Kinder das dir nachsprechen. Und sie werden sich genauso verhalten, wie du es machst. Aber wenn du auf der anderen Seite Dinge anhörst, die Allah Azza wa Jal verboten hat, und du anfängst zu Hause zu singen, und du anfängst zu Hause zu tanzen, dann werden deine Kinder das Gleiche machen. Und ich denke, das gehört zu denjenigen Dingen, über die sich niemals zwei Menschen darüber streiten würden. Achte darauf, was für ein Vorbild du für andere bist. Denn du wirst mir doch nicht widersprechen, wenn ich dir sage, dass unsere asketische Verhaltensweise gegenüber der Moschee Allahs, unsere Abneigung in der Praxis, ich rede von der praktischen Abneigung gegenüber dem Lesen, nicht nur des Koran al-Karim, sondern sogar den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und den religiösen Büchern, unsere Abneigung gegenüber diesen Büchern, das spiegelt sich doch wunderbar wieder in unseren eigenen Kindern. Unsere seltenen Besuche in der Moschee Allahs, das spiegelt sich doch wieder in unseren eigenen Kindern. Wir brauchen uns doch da nichts vormachen. Genauso wie die meisten von uns lediglich zum Freitagsgebet erscheinen, so werden natürlich die Kinder niemals zu ihrem Vater sagen, Papa, warum gehen wir nicht mal unter der Woche ebenfalls zur Moschee? Er kommt gar nicht auf diese Idee. Meine lieben Geschwister, du bist selbst derjenige, der sich dem Abgrund aussetzt und ebenso seine Familie den gleichen Weg weist. Und du bist gleichzeitig derjenige, der inshallah ta'ala die Möglichkeit hat, erfolgreich zu sein und auch Grund dafür zu sein, dass seine eigene Familie ebenfalls Anteil am Erfolg hat. Meine lieben Geschwister, wenn du zu Hause natürlich Zeitschriften rumliegen hast, die Allah Azza wa Jal zürnen, oder Schamloses im Fernsehen anschaust, oder Unverschämtes anhörst, dann brauchst du dich natürlich nicht darüber wundern, dass dieses Haus ein Haus ist, in dem die Satane hausen. Achte darauf, dass du deine Zeit nicht vergeudest. Und es gibt sicherlich viele Dinge, mit denen man die Verbotenen austauschen kann, aber ich möchte dich auf das Beste hinweisen, was es überhaupt gibt, denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Das heißt, das Gedenken Allahs ist das Größte überhaupt. Es gibt nichts Wertvolleres als das. Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß, so gedenkt meiner, dann gedenke ich eurer. Dankt mir und seid mir gegenüber nicht undankbar. Wie zeigt sich die Dankbarkeit? Unter anderem dadurch, dass Allah dir eine Zunge gegeben hat und Gesundheit gegeben hat und dich zu dieser Religion geleitet hat und dir Zeit gegeben hat. Und du nutzt dieses alles, diese Ni'mah von Allah nutzt du, um Allahs zu gedenken. Und wie zeigt sich der Kufr, die Undankbarkeit? Indem du das ablehnst. Und das, was Allah dir gegeben hat, an Sprechwerkzeugen benutzt, um Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber zu sündigen und bewahren. Allah azza wa jal fordert die Gläubigen auf, Allahs zu gedenken und vormittags Allahs zu gedenken, nachmittags Allah zu gedenken. Er sagte sogar in Surat al-Ahzab, O die ihr glaubt, gedenkt Allahs häufig. Häufig, jetzt kannst du damit den Tag füllen, wie du möchtest. Und lobpreist ihn morgens und abends. Derjenige, der die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam verinnerlicht, wird vorfinden, dass es niemanden gibt, der Allah so viel gedacht hat wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, die Freunde des Propheten, die Sahaba radiallahu anhum, wenn Allah nicht es gewollt hätte, und wenn Allah danach nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu ihrem Vorbild gemacht hätte, dann wären die Sahaba nicht das geworden, was sie geworden sind. Das heißt, sie haben dieses ideale Beispiel vor sich. Du kannst also nicht sagen, es geht mich nichts an, was die anderen machen und tun. Und wenn die anderen wegen mir schlecht sind, was kann ich dafür? Nein, du musst das beste Vorbild sein. Es ist besser, praktisch Vorbilder zu sein, als darüber nur zu reden. Und jeder von uns weiß, dass noch nie haben Eltern zusammen eine Sprache gesprochen und dann haben die Kinder hinterher eine andere Sprache gelernt. Die Kinder sprechen immer die Sprache, die sie hören von ihren Eltern, liebe Geschwister. Und genauso verhält es sich natürlich auch mit den Taten. Und jeder von uns kennt die muslimischen Kinder, die ihren Kindern im Gebet nachmachen. Und all dies, damit auch weißt, dass du inshallah ta'ala hier die Möglichkeit hast, auch Hasanat zu ergattern, noch nach deinem Tod. Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma berichtet, er sagte, wir zählten in einer einzigen Sitzung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dass er 100 Mal gesagt hat, mein Herr, verzeih mir, mein Herr, wende dich mir zu, denn du bist wahrlich derjenige, der sich häufig den Gläubigen zuwendet und barmherzig ist. In einer Sitzung. Stellt euch mal vor, du würdest heutzutage mit deinem Vater oder deiner Mutter oder deinem Ehemann oder deiner Ehefrau und deinen Kindern sitzen und immer, wenn gerade nichts gesprochen wird, sagst du, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, astaghfirullah, Rabbi rahmni, Allahumma tub alayya. Die Leute würden dir vorwerfen, dass du verrückt bist. Die Leute würden dir vielleicht sogar vorwerfen, dass du sie nicht respektierst. Oder wenn der Adhan erklingt und du plötzlich aufstehst und die anderen um dich herum vollkommen missachtest, als würden sie gar nicht existieren. Wie würden die Leute heute über dich denken? Warum? Weil das, was gut ist und in der Religion als bekannt, also gut bekannt ist, heutzutage von den meisten nicht mehr gekannt wird. Und deswegen denken sie, es ist etwas Unbekanntes, etwas Seltsames, etwas Verwerfliches. Gott bewahre. Meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, macht aus euren Häusern keine Gräber. Wahrlich, der Satan flieht vor einem Haus, in dem Surat al-Baqarah gelesen wird. Allah alleine weiß, wie viele Probleme es unter euch in euren Familien gibt. Wie viele Eheprobleme es gibt. Wie viele Missverständnisse es gibt. Wie viele schlechte Beziehungen es gibt zwischen Vater und Sohn und Mutter und Tochter oder wie auch immer. Und Allah Azza wa Jal sagt im Koran al-Karim sinngemäß, sprich, o Prophet, sprich zu meinen Dienern. Sie sollen das Beste sprechen. Denn wahrlich, der Satan stachelt unter ihnen. Der Satan stiftet unter ihnen Unruhe. Wahrlich, der Satan ist den Menschen ein offenkundiger Feind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt dir ganz klar, dass durch das Lesen des Koran al-Karim du den Shaitan von deinem Haus vertreibst. Sogar vertreibst du durch den Koran al-Karim nicht nur die Satan unter den Djinn, sondern Satan unter den Menschen. Denn wie viele Menschen gibt es, wenn du dich plötzlich hinsetzt in der Moschee oder wo auch immer und sagst, Bismillah, schlagen wir mal Sahih al-Bukhari auf und lesen wir mal Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Guckt mal, wie lange die Menschen das aushalten werden. Und wann sie sagen werden, ich muss leider gehen. Oder ob sie in ob sie beklommt sein werden, ob sie diese Enge in ihren Brüsten spüren werden. Warum? Weil sie das Gedenken Allahs Azza wa Jal ihnen, sagen wir, mindestens schwerfällt, weil sie es nicht gewohnt sind. Allah subhanahu wa ta'ala aber sagte über die Gläubigen, diejenigen, die Allahs im Stehen, im Sitzen und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung von Himmel und Erde nachdenken und dabei sagen, unser Herr, du hast das alles nicht umsonst erschaffen. Hoch erhaben seist du, frei seist du von solchen Behauptungen, so schütze uns vor der Pein des Höllenfeuers. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist für all diejenigen, die noch nicht 100% davon überzeugt sind, wie wertvoll es ist, Allahs zu gedenken. Allah sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, einmal, als er mit den Sahaba unterwegs auf der Reise war, er sagte, die Einzigartigen unter euch sind allen anderen voraus. Und sagten sie, o Gesandter Allahs, wer ist damit gemeint? Er sagte, damit sind diejenigen gemeint, die Allahs viel gedenken, sowohl die Männer unter ihnen als auch die Frauen. Und Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim sagte über diejenigen, die Allahs viel gedenken unter den Männern und den Frauen, dass Allah ihnen Vergebung bereithält und eine gewaltige Belohnung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, also in einem heiligen Hadith, ich verfahre mit meinem Diener so, wie er über mich denkt. Das heißt, wie ein anderer Überlieferer, und denkst du über Allah gut, dann bekommst du Gutes. Denkst du über Allah schlecht, bekommst du Schlechtes. Ich verfahre mit meinem Diener so, wie er über mich denkt, und ich bin mit ihm zusammen, während er meiner gedenkt. Und was meinst du, dieses Zusammensein Allahs, wen brauchst du dann noch? Wenn Allah mit dir zusammen ist, da wird um dich herum kein Satan mehr sein, und wenn, wird er dir nichts antun können. Guckt mal, wie wertvoll das Gedenken Allahs ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam spornt die gläubigen Menschen sogar an, sich gegenseitig nachts aufzuwecken, um ihre Nachtgebete zu verrichten. So sagte er sallallahu alaihi wasallam, wer nachts aufwacht und seine Ehefrau weckt und dann mit ihr zusammen zwei Rak'a verrichtet, den schreibt Allah unter diejenigen, die Allahs häufig gedenken unter den Männern und unter den Frauen. Aber was ist das für ein Zuhause, in dem die Menschen ihr Nachtgebet verrichten und sich gegenseitig wecken und anspornen. Das heißt, für die sind 5 Gebete in der Moschee, das ist für die Standard. Den Koran al-Karim zu lesen und zu wiederholen und sich in ihn zu verinnerlichen, das ist für sie ganz normal, sodass sie auf diese hohen Stufen schon hochgeklettert sind. Meine lieben Geschwister, für diejenigen Menschen, die noch nicht genug haben und die das Mindestmaß erfüllen möchten, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auch um dich zu beschützen durch Allah azza wa jal, wer die letzten 2 Ayat von Surat al-Baqarah in einer einzigen Nacht gelesen hat, so sind sie seine Genüge. Das heißt, es reicht für ihn vollkommen aus, wenn er in seinem Gebet nachts mindestens diese 2 Ayat gelesen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, dieses umzusetzen und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass wir Allahs ständig gedenken. Er sagte wortwörtlich, du sollst darauf achten, dass deine Zunge ständig feucht ist aufgrund des Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala. Ihr wisst, wenn man redet, dann achtet man darauf, dass die Zunge immer feucht ist, weil sonst kann man nicht weiterreden. Und das sagt der Prophet alaihi salatu wasalam. Während du zur Moschee gehst, während du nach Hause gehst, wenn du zur Arbeit gehst, wenn du frei hast während der Arbeit in der Mittagspause, während du auf Weg zur Schule bist, während du frei hast in der Mittagspause, all diese Zeiten nutzt du aus, um Allah subhanahu wa ta'ala häufig zu gedenken. Möge Allah azza wa jalla mir und euch den Erfolg verleihen, dies zu tun, und dass es uns erleicht fällt, Allah zu gedenken, und dass Allah azza wa jalla diese Enge aus unseren Brüsten inshallah ta'ala wegnimmt und unsere Brust weit macht, sodass wir dieses Gedenken Allahs genießen, besonders in unseren Häusern, auf das Allah subhanahu wa ta'ala die Probleme beiseite schafft und sie uns löst und sie von uns weit fernhält. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak an Muhammad.